Gespräch 4. Ich würde gerne wissen, ob bei Ihnen früher schon mal Herzrhythmusstörungen aufgetreten sind. Der Hausarzt hat mir vor Jahren gesagt, ich hätte eine Neigung zu Rhythmusstörungen. So ein paar Aussätze. Und wurde das genauer abgeklärt? Wie meinen Sie das? Waren Sie bei einem Kardiologen, der Sie untersucht hat? Ja, die haben mich auf den Kopf gestellt. Da war aber nichts.